Das Propagandavideo zeigt, wie zwei deutschsprechende Männer mit Sturmgewehren gefesselte syrische Soldaten erschießen. Bei einem der beiden Schützen handelt es sich um Yamin Z. Deutsche Sicherheitsbehörden haben den 28-Jährigen aus Königswinde eindeutig identifiziert. Der gebürtige Stuttgarter war nach WDR-Informationen Ende der 1990er Jahre aus Essen in den Raum Bonn-Rhein-Sieg gezogen. Er lebte in Bonn, Wachtberg und schließlich jahrelang in Königswinde. Der junge Mann trat polizeilich nie in Erscheinung. Auch der Bonner Staatsschutz hatte keine Akte über ihn. Erst als Yamin Z. nach Recherchen des WDR-Studios Bonn im April dieses Jahres als vermisst gemeldet wurde, geriet er ganz routinemäßig in den Fokus der Polizei. Die stellte schließlich fest, Z. ist in die Türkei ausgereist. Die Bundesanwaltschaft ermittelt jetzt gegen den Dschihadisten mit dem Kampfnamen Abu Umar al-Almani wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie des Verdachts der Begehung von Kriegsverbrechen. Das fünfminütige Tötungsvideo hatte die Terrormiliz Islamischer Staat am 5. August im Internet veröffentlicht. Es ist nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden das erste Mal, dass ein deutscher Dschihadist in Syrien in einem Video bei einer Hinrichtung zu sehen ist. Und es ist auch die erste komplett in deutscher Sprache gehaltene Propagandabotschaft der Terrorgruppe.